Willi Spilling war Komponist, Musikwissenschaftler und der erste Musikchef im Studio Nürnberg des Bayerischen Rundfunks nach dem Zweiten Weltkrieg. Die von ihm initiierte Sendung Tafelkonfekt, zum ersten Mal ausgestrahlt im Jahr 1952, läuft bis heute noch jeden Sonntag auf BR Klassik. Am 18. September wäre Willi Spilling 115 Jahre alt geworden. Aus diesem Anlass sendet BR Franken im Concerto Bavarese einige seiner wichtigsten Kompositionen. Darunter die Psalmenkantate Opus 43 und gleich zu Beginn die Suite Alt-Nürnberg, mit der er seiner Heimatstadt ein klingendes Denkmal setzte. Hier sind die Nürnberger Symphoniker unter Günther Neidlinger. Thank you. Die Suite Alt-Nürnberg von Willi Spilling, eine Hommage an seine musikalische Heimat Nürnberg. Willi Spilling wurde im Jahr 1909 geboren und erhielt seinen ersten Unterricht in der väterlichen Musikschule. Er studierte Musikwissenschaft in Erlangen, Berlin und Prag. In Prag nahm er auch Kompositionsunterricht bei Fidelio F. Finke. Nach seiner Rückkehr aus dem Krieg wurde Spilling 1948 Abteilungsleiter Musik am neu gegründeten Studio Nürnberg des Bayerischen Rundfunks. Neben dem Tafelkonfekt, der ältesten bestehenden Sendereihe Europas für alte Musik, begründete Spilling die Konzertreihen Ars Nova und Musica Antiqua. Letztere präsentiert noch immer jedes Jahr im Germanischen Nationalmuseum hochkarätige Ensembles und Solisten, die auf Originalinstrumenten musizieren. Im Concerto Bavarese auf Bayern 2 hören wir jetzt seine Sonate für Cello und Klavier in H-Moll mit Klaus Reichert Cello und Ansgar Janke Klavier. Thank you. Klaus Reichardt und Ansgar Janke interpretierten die Sonate für Cello und Klavier H-Moll von Willi Spilling, an dessen 115. Geburtstag wir heute im Concerto Bavarese erinnern. Eine weitere Sonate schließt sich an, diesmal für Klarinette und Klavier, sein Opus 33. Hans Deinzer spielt Klarinette und Werner Haider Klavier. Hans Deinzer Klarinette und Werner Haider Klavier mit der Sonate in einem Satz Opus 33 von Willi Spilling. Weiter geht's mit einem weiteren Werk von Willi Spilling, Beschwörung der Banzer Schlossgeister, Suite für Blockflöte, Querflöte, Krummhorn, Zink, Trommel und Viola da Gamba. Josef Ulsamer steht am Pult des Nürnberger Gampenkollegiums. Die Satztitel lauten: Der Schlosshof, der Ichthyosaurier, Ratgeber Redivivus, Traum der ägyptischen Mumie und die barocken Fassadenheiligen und die Dohlen. Thank you. Beschwörung der Banzer Schlossgeister, eine Suite von Willi Spilling, eben gehört in einer Aufnahme aus dem Jahr 1964 mit dem Nürnberger Gampenkollegium unter der Leitung von Josef Ulsamer. Heute steht der Komponist Willi Spilling und erster Musikchef im Studio Nürnberg des Bayerischen Rundfunks im Mittelpunkt des Concerto Bavarese anlässlich seines 115. Geburtstags am 18. September. Hier folgt nun seine Psalmenkantate Opus 43, uraufgeführt bei der Internationalen Orgelwoche Nürnberg im Jahr 1963. Wir bringen eine Aufnahme mit den Nürnberger Symphonikern unter Karl Gorwin. Es singt die Nürnberger Singgemeinschaft, weitere Solisten Lore Fischer Alt, Rudolf Zartner Orgel und Elsa van der Ween Cembalo. Thank you. Oh! Psalmenkantate Opus 43 von Willi Spilling. Die Solisten waren Lore Fischer Alt, Rudolf Zartner Orgel und Elsa van der Ween Cembalo. Karl Gorwin leitete die Aufnahme mit den Nürnberger Symphonikern und der Nürnberger Singgemeinschaft. Mit einer Sonate für Violine und Klavier in E-Dur von Willi Spilling machen wir weiter. Eva Barth spielt Violine und Ernst Gröschel Klavier. Thank you. Eva Barth und Ernst Gröschel mit der Sonate für Violine und Klavier in E-Dur von Willy Spilling. Der Komponist und Musikwissenschaftler, der seine musikalische Heimat in Nürnberg beim Studio Franken hatte, steht heute im Mittelpunkt des Concerto Bavarese. Zum Ende der Sendung ist hier noch seine kleine Rokoko-Musik für Sopran, Kammerorchester und Cembalo. Friederike Seiler, Sopran, Manfred Zartner, Cembalo und Erich Kloss leitet das Kammerorchester des Fränkischen Landesorchesters. Thank you. Nicht Kleine Rokoko-Musik für Sopran, Kammerorchester und Cembalo von Willi Spilling. Eine Aufnahme mit Erich Kloss und dem Kammerorchester des Fränkischen Landesorchesters.